Ankommen, um abzureisen. Ich kann nicht mehr. Bernd ließ die beiden bleischweren Koffer aus den Händen gleiten. Die Junisonne stand hoch am Himmel und stach. Ich schwitze wie ein Nilpferd. Tante Carla setzte ebenfalls die Koffer ab. Nilpferde schwitzen nicht. Bernd riss sich Mantel und Jacke auf und schaute an Tante Carla hoch. Aber ich schwitze wie eins. Bei der Hitze, mit Jacke und Mantel. Tante Carla ließ ihre Blicke die Straße hinunterwandern. Manche Häuser waren von Bomben und Granaten zerstört. Es standen nur noch die Fassaden. Bewohnt schien keines mehr zu sein. Vor einer Toreinfahrt döste ein knochiges Hündchen. Mit dem Ärmel wischte sie sich den Schweiß von der Stirn und aus dem Gesicht. Du weißt doch, die dicken Wintersachen passten nicht mehr in den Koffer. Im kommenden Winter werden wir sie brauchen. Im Winter passt mir das Zeug nicht mehr. Noch immer rührte sich keine Menschenseele. Niemand trat vors Haus, kein Fenster ging auf. Bernd war die Stadt unheimlich. Ob die alle abgehauen sind? Warum sollten sie bei dieser Hitze die Häuser verlassen? Weißt du, wie die Stadt heißt? Aber sicher, wir befinden uns in La an der Thaya. Das war auch immer unser Ziel. Ist das schon Österreich? Das will ich hoffen. Bist du schon mal hier gewesen? Nicht, dass ich wüsste. Endlich bewegte sich unten auf der Straße etwas. Ein Kind rannte von einem Haus zum anderen, seine Mutter hinter ihm her. Bernd beobachtete sie. Wahrscheinlich haben die Angst vor uns. Wir sind nicht die ersten Flüchtlinge, die hier auftauchen und durchwandern. Bernd spürte plötzlich, wie müde und zerschlagen er war. Die Koffer würde er nicht mehr weit schleppen können. Seine Hände waren aufgerieben, der Rücken schmerzte ihn. Er hatte Hunger und Durst. Und was passiert jetzt? Wir gehen zum Bahnhof, vielleicht fahren schon Züge. Tante Carla war seine Tante, doch ebenso seine Ersatzmutter. Und das genau seit einem Jahr. Damals war seine Mutter beim Schwimmen im Fluss ertrunken. Man hatte sie erst nach vielen Stunden aus dem Wasser geborgen. Ihr Herz habe versagt. Diesen Satz konnte er nicht vergessen, denn er stimmte. Nachdem ihnen in einem Brief mitgeteilt worden war, dass Vater in Russland gefallen sei, hatte sich Mutter verändert. In Gedanken schien sie unendlich weit fort zu sein. Dann versagte ihr Herz. Tante Carla nahm ihn zu sich. Sie war Mutters ältere Schwester. Er hatte immer ein wenig Angst vor ihr. Sie war groß und dünn, hatte kurze, glatte, schwarze Haare, die wie eine glänzende Mütze auf ihrem Kopf saßen. Die Stimme war dunkel und rau. Sie trug stets Hosen und Jacken. Und Mutter, die sehr an ihr hing, sagte, Carla benimmt sich wie ein Kerl und sieht aus wie ein Kerl. Dabei konnte Tante Carla Männer nicht leiden, vor allem, wenn sie Uniform trugen. Du kannst sie dressieren wie Hunde. Das würde ich mir nie gefallen lassen. Diese Meinung teilte er nicht. Schließlich trug er, seit er beim Jungvolk, bei den Pimpfen war, ebenfalls Uniform. Nun waren sie unterwegs und wussten genau genommen nicht, wohin. Die Deutschen mussten Brünn verlassen, weil die Russen Hitler besiegt hatten und weil die Tschechen nun ihr Land für sich allein haben wollten, obwohl die Deutschen seit einer Ewigkeit gemeinsam mit den Tschechen gelebt hatten. Tante Carla und er durften noch eine Weile bleiben, weil sich ein tschechischer Freund ihrer annahm. So mussten sie nicht, wie viele andere, den Weg zur Grenze zu Fuß gehen. Sie durften bis Nikolsburg mit dem Zug fahren. Von dort aber mussten sie wandern, bis über die Grenze nach Österreich. Sie waren 3 Tage unterwegs. Tante Carla hatte ihm verboten, in dem überfüllten Zug auch nur ein Wort zu sprechen. Du musst den stummen Deppen spielen. Sie dürfen uns nicht als Deutsche erkennen, sonst werden wir womöglich auf der nächsten Station hinausgeschmissen. Tante Carla sprach Tschechisch so gut wie Deutsch. Er schaffte es, kein Wort zu sagen, worauf Tante Carla ihn lobte. Du könntest auch sonst ab und zu den Stummen mimen, dann würdest du Plappermaul mir nicht so auf den Nerven gehen. Sie übertrieb mal wieder. Sie gingen die öde Straße entlang, setzten immer wieder die Koffer ab. Tante Carla stellte fest, dass die Stadt wohl im letzten Moment noch ziemlich kaputtgeschossen worden sei. Bernd war das gleichgültig. Er wünschte, dass der mühsame Marsch bald ein Ende habe. Und außerdem gingen ihm viele Gedanken in seinem Kopf durcheinander. »Es ist verrückt«, dachte er. »Noch vor kurzem hatten wir ein Zuhause. Ich wohnte mit Tante Carla in Brünn, ging zur Schule, hatte eine Menge Freunde und jetzt ist alles futsch. Weil wir als Deutsche nicht mehr dableiben dürfen.« Es war Anfang Juni 1945. Der Krieg war zu Ende, doch einen richtigen Frieden gab es noch nicht. Hitler war tot, aber noch immer behaupteten Leute, er sei ein großer Führer gewesen. »Glaubst du, dass es hier zum Bahnhof geht?« Tante Carla nickte. »Ich hab Durst.« »Ich auch.« »Und Hunger auch.« Tante Carla schien sich Gedanken zu machen, wie sie ihn trösten könne. Am Ende sagte sie bloß, »Noch was?« »Ja, du machst zu große Schritte.« Ohne ihm eine Antwort zu geben, wurde sie langsamer. Es kam ihm wie ein Wunder vor, sie liefen geradewegs auf den Bahnhof zu. Mit dem von Brünn konnte er sich jedoch nicht messen. Es war ein kleiner, weißer Bau mit einem dunklen Dach, in dessen Mitte ein Türmchen saß. Wahrscheinlich beobachtete der Bahnhofsvorsteher von da oben die Ankunft und Abfahrt der Züge. Auf dem Vorplatz wimmelte es von Menschen. Tante Carla blieb stehen. »Ich hätte es mir denken können. Wieso sollen die anderen blöder sein als wir? Sie warten auf den Zug, falls einer kommt.« Jetzt hielt sie nichts mehr. Bernd konnte ihr kaum folgen. Die Koffer schwenkend bahnte sie sich eine Gasse durch die Menge. Vor einem Bahnbeamten hielt sie an. »Können Sie mir bitteschön eine Auskunft geben, aber eine, mit der ich etwas anfangen kann?« Der Beamte musterte sie, machte andeutungsweise eine Verbeugung und sagte leise, »Folgen Sie mir bitte ins Büro, gnädige Frau.« Also selbst als Flüchtling blieb Tante Carla noch Tante Carla. Gnädige Frau genannt zu werden, setzte sie einfach voraus. Das Büro war winzig, roch nach Bonawachs und Zigarettenrauch. Die Hitze stand in ihm wie ein Block. Bernd schaffte es kaum zu atmen. Der Beamte setzte sich, bot Tante Carla den übrigen Stuhl an und Bernd stellte sich hinter ihr auf. »Ihr Sohn?« fragte der Beamte. »Na ja«, antwortete Tante Carla. »Sie möchten, vermute ich, wissen, ob Sie mit einem Zug von hier aus weiterkommen.« So umständlich, wie der Mann sich ausdrückte, schien es für die Züge zu sein, den Bahnhof von La an der Thaya zu erreichen. »Einen Fahrplan gibt es zurzeit nicht.« »Das kann ich mir denken.« »Irgendwann wird einer kommen, irgendwann wird sich alles normalisieren.« Der Beamte hatte auf der Oberlippe und am Kinn einen Bart. »Geben Sie Acht auf Ihre Habseligkeiten«, warnte er. »Es treibt sich hier viel Gesindel herum. Da werden wir kaum auffallen.« »Ich bitte Sie, gnädige Frau.« »Das zu unterscheiden überlasse ich schon Ihnen. Mein Name ist übrigens Orlowski, Carla Orlowski. Und das ist Bernd.« »Huber.« Der Mann knickte in der Hüfte und wiederholte dreimal seinen Namen. »Also, ich gebe Ihnen jetzt eine Adresse. Dort bekommen Sie vom Roten Kreuz Essen und möglicherweise auch ein Quartier zugewiesen.« Tante Carla erhob sich, tastete nach den Koffergriffen. »Danke«, sagte sie. »Möglicherweise.« Der Beamte war ebenfalls aufgestanden. »Es ist nicht weit, die Küche befindet sich im Keller.« »Andersherum wäre es auch komisch, der Keller in der Küche.« Der Beamte öffnete ihnen die Tür, murmelte, »Tagsüber sollten Sie sich schon in der Nähe des Bahnhofs aufhalten, die Züge werden, wenn überhaupt, kurzfristig gemeldet.« Sie fanden das Rote Kreuzhaus, den Küchenkeller ohne jeden Umweg, und wurden von mehreren Frauen, die am Ärmel die Rote Kreuzbinde trugen, freundlich empfangen. Bernd war ohnehin nicht mehr ganz bei sich. Die Beine hingen ihm wie Klumpen am Leib. Die wunden Hände schmerzten. Unter Jacke und Mantel rann ihm der Schweiß. Irgendjemand drückte ihm ein blechernes Essgeschirr in die Hände. »Setz dich, aber iss langsam.« Die Suppe war lauwarm und schmeckte nach angebranntem Mehl. Die Erwachsenen redeten über seinen Kopf weg. »Woher kommen Sie? Aus Brünn. Und wie lange sind Sie schon unterwegs? 3 Tage.« Die Suppe oder was das auch sein mochte, dieser zähe Brei kam einfach hoch wie in einem Aufzug. Bernd konnte nur noch den Mund aufreißen, sich krümmen. Das Zeug schwappte auf den Steinboden. »Er hat zu rasch gegessen«, sagte eine Frau. »Nein, nein«, widersprach eine andere, »er hat zu lange zu wenig gegessen.« Tante Carla hockte neben ihm und schob ihre Hand unter sein Kinn. »Es gibt Schlimmeres«, tröstete sie. Das sagte sie oft, wenn etwas schief ging. »Im Nachbarhaus«, sagte eine Frau, »es ist nur zum Teil ausgebombt. Dort kommen sie auf alle Fälle unter und finden das Nötige. Bettgestelle sind vorhanden, Decken bringen sie ja mit. Es gibt sogar einen Schrank und ein paar Stühle. Wollen sie länger bleiben, müssten sie sich einen Tisch beschaffen.« Tante Carla zog ihn langsam am Mantelkragen hoch. »Bloß noch ein paar Schritte, Bub.« Irgendwann lag er, eingehüllt in eine Decke, auf einem hölzernen Bettrost und schlief sofort ein. Einen ausgiebigen Schlaf erlaubte ihm Tante Carla jedoch nicht. Sie rüttelte ihn wach und er sah einen Streifen Himmel über sich, blau, als wäre er an die Zimmerdecke gemalt. Tante Carla schaute wie er nach oben. »Tja, ein Dach gibt es nicht mehr. Seine Trümmer liegen im Garten. Sollte es regnen, müssen wir unsere Betten halt an die Wand schieben. Dort gibt es auch Risse, aber die sind kaum der Rede wert.« Stolz wies sie auf den Tisch, den sie mittlerweile organisiert hatte. So könnten sie ordentlich zu Abend essen. Ein bisschen Käse und etwas Brot habe sie von Frau Trübner bekommen. Das sei die Frau, die drüben im Keller das Kommando führe. Sie zog einen Stuhl neben sein Bett und musterte ihn besorgt. »Geht es dir besser, Primel?« »Nenn mich nicht so, sonst kotze ich gleich wieder.« »Wieso nicht? Kein Mensch hört uns zu.« »Ich finde es blöd.« »Ich nicht.« »Primel«, so hatte sie ihn genannt, als sie ihn nach Mutters Tod zu sich holte und ihr abends vergeblich gegen die Tränen ankämpfte. Sie hatte ihn in die Arme genommen und plötzlich »Primel« geflüstert, über seinen Kopf weg, »mein Primel«. Er habe, hatte sie ihm später erklärt, wie ein geknicktes Blümchen auf sie gewirkt, wie ein Primel. »Es heißt die Primel«, hatte er sich gewehrt. »Bei mir gibt's den Primel, wie du siehst.« Sie nahmen an dem Tisch Platz. Tante Carla wünschte ihm guten Appetit. Er solle langsam essen und kauen. »Nichts wird dir hochkommen, Bub.« Zwischen zwei Bissen fragte er, »Und was geschieht jetzt?« »Was schon? Erst einmal schlafen wir aus. Und dann warten wir, bis selbst durch dieses Kaff wieder Züge fahren.« »Und wann ist das?« »Hauptsache, wir haben ein Dach über dem Kopf.« Sie blickte theatralisch zur gespaltenen Zimmerdecke. »Und es kommt nicht auf uns herunter. Und jetzt gute Nacht, mein Junge.« Verfolgungsjagd. Er wachte durch lautes Pfeifen auf. Tante Carla konnte er nirgendwo entdecken. Das Pfeifkonzert brach mit einem Schlag ab. »Warum pfeifst du?« rief er. Sie trat nicht durch die Tür, sondern durch einen Spalt in der Wand, der ihm am Abend nicht aufgefallen war. »Das bin nicht ich, das sind die Ratten.« »Ratten? Pfeifen doch nicht. Hast du eine Ahnung, wenn es ihnen passt, pfeifen sie mehrstimmig. Und jetzt kommen die Russen.« Seit gestern Abend hatte sie sich abenteuerlich verändert, trug den Mantel verkehrt herum. Ihr Gesicht und ihre Hände wirkten eigentümlich schmutzig. Sie hatte ein Kopftuch auf, die Haare hingen ihr strähnig in die Stirn. »Aber gestern haben wir doch überhaupt keine Soldaten gesehen.« »Wahrscheinlich haben sie Pause gemacht. Heute kontrollieren sie jedes Haus. Vielleicht suchen sie jemanden, einen Nazi.« »Und warum hast du dich so scheußlich gemacht?« »Ich spiele ein altes Weib, Primel. Vor alten Frauen haben sie meistens Respekt.« Draußen wurden Rufe laut, Geschrei. Ein einzelner Schuss fiel. Sie drängten sich herein, ein ganzes Rudel Soldaten. Viele hatten ihre Mützen verwegen auf den Hinterkopf geschoben. Bernd schien es, als dampften sie wie Pferde. Tante Carla sank wie durch Zauberkraft in sich zusammen. Sie wurde noch einmal um Jahre älter. Ein Soldat trat auf sie zu. Sein breites, von der Sonne gerötetes Gesicht wurde von großen, freundlichen und staunenden Augen beherrscht. Er schien der Offizier zu sein. Er legte eine Hand auf Bernds Schulter und warf einen Blick auf die eingesunkene, im gewendeten Mantel beinahe verschwindende Tante Carla. »Deine Babuschka?« fragte er. Das Wort kannte Bernd. Im Tschechischen hieß Großmutter Babitschka. »Ja?« »Gut, gut.« Der Offizier tätschelte Bernds Rücken. Aber auf einmal sprang seine Laune um. Er zerrte Bernd hoch, stieß ihn vor sich her. Tante Carla vergaß erschrocken, dass sie eine Babuschka zu spielen hatte, sprang auf, lief neben Bernd her. Die Soldaten waren vor ihnen und neben ihnen. Hinter ihnen schrie der Offizier, »Dabei, dabei!« Die Soldaten trieben sie über die Straße. Tante Carla fasste Bernd an der Hand, hielt ihn fest. »Bleib nah bei mir, Bub. Diese Kosaken dürfen uns nicht trennen.« Als gehorchten sie einem lautlosen Befehl, kehrten alle Rotarmisten um, rannten zurück zu dem Haus und begannen in das leere Zimmer hineinzuschießen. »Die müssen Geister bekämpfen«, stellte Tante Carla kopfschüttelnd fest. Von neuem verschwanden die Soldaten im Haus. »Also, uns können die nicht meinen.« »Hoffentlich nehmen sie nicht unsere Koffer mit.« Bernd fröstelte es, trotz der Hitze. »Ich fürchte, die hören nicht mehr auf mit dem Krieg, obwohl es seit Wochen keinen mehr gibt.« Tante Carla drückte seine Hand und ließ sie nicht los. Rückwärts, die Maschinenpistole im Anschlag, kam ein Soldat nach dem anderen aus der Tür. Sie ließen die Waffen sinken, redeten, lachten und spazierten weg, als wäre nichts gewesen. Die Angst war fort. Nichts drückte ihn mehr. Inzwischen war er in Ängsten kundig. Wie viele hatte er schon ausgestanden? Die Angst nach Mutters Tod, die ihn erdrückte und lähmte. Die Angst, als Tante Carla auf der Flucht verschwand und er nicht mehr aus- und einwusste. Die Angst, als sie sich in Brünn eine lange Woche im Bombenkeller aufhalten mussten, als ein paar Mal die Erde bebte und er kaum zu atmen wagte. Oder die Angst, als die russischen Soldaten in die Brünner Wohnung kamen, mit ihren Gewehren herumfuchtelten und sie vor sich her ins Treppenhaus trieben. Es war eine Angst, die ihm in die Beine fuhr und zugleich blind machte. Oder die Angst, als er im Zug den Stumm spielte und ein Mann ihn misstrauisch beobachtete, auf Tschechisch ansprach und es in seinem Kopf zu dröhnen begann. Die Koffer standen unversehrt da. Auf dem Bett lagen ihre Decken. »Wir verlassen dieses luftige Quartier, mein Lieber. Hier sind wir nicht sicher. Die Russen suchen nach irgendjemandem.« »Und wohin?« Sie kam nicht dazu, ihm zu antworten. In dem Riss in der Wand stand ein Mann. Er lächelte, schien heiter und entspannt, als käme er aus einer anderen Zeit, stünde schon eine Weile dort und erwartete sie. Er war wirklich da und wirkte zugleich unwirklich. »Er sieht aus wie auf einem Bild«, dachte Bernd. Der Mann war sehr groß, trug einen feinen schwarzen Anzug, schwarze glänzende Schuhe, eine dunkle Krawatte und ein weißes Hemd. Tante Carla ließ sich nicht beeindrucken. »Suchen die Russen nach Ihnen?« Da der Mann schwieg, gab sie sich selber eine Antwort. »Das ist anzunehmen.« In das gebräunte, strenge Gesicht nistete sich ein Lächeln ein. »Kann ich Ihnen behilflich sein, gnädige Frau?« »Nein, danke. Sonst sind die Russen womöglich auch hinter uns her.« Jetzt bewegte sich der Mann ein wenig und deutete eine Verbeugung an. »Meier, mein Name.« »An Ihrer Stelle würde ich verschwinden. Der Suchtrupp ist noch in der Nähe.« Schon war er fort. Der Spalt in der Wand leer. Als hätte er dem Mann, der vielleicht Meier hieß, nie als Bühne gedient. Da Tante Carla darauf bestand, eine Unterkunft zu bekommen, in der einem nicht die Decke auf den Kopf zu fallen drohte, durften sie für eine Nacht im Haus von Frau Trübner bleiben. Allerdings kamen sie vom Regen in die Traufe. Ihr Matratzenlager befand sich direkt unter der hölzernen Stiege, die in den ersten Stock führte und auf der selbst nachts ständig jemand unterwegs war. Obwohl Tante Carla das Schlimmste befürchtete, schliefen sie durch. »Ich hab von ihm geträumt.« Tante Carla saß neben ihm auf der Matratze, die Beine angezogen und knirschte mit den Zähnen. »Von wem?« »Von dem Meier. Den find ich gut.« »Ich nicht. Ich hoffe, der hat sich endgültig aus dem Staub gemacht.« Der fabelhafte Herr Meier. Tante Carla gelang es, einen Dauerplatz am Bahnhof zu ergattern. Dazu noch den besten. Der Bahnhofsvorsteher stellte ihr einen Klappstuhl zur Verfügung. Mit dem konnte sie, den Schatten nutzend, rund um den Bahnhof wandern. Benötigte sie ihn nicht, gab sie ihn sofort dem Uniformierten in Obhut. Das machte unter den Wartenden natürlich böses Blut. Ein paar Tage lang wurde sie von den aufgebrachten Frauen beschimpft, umzingelt und verfolgt. Woher sie sich das Recht nehme, warum sie derart bevorzugt werde. Bernd ging auf Distanz und bewunderte Tante Carlas Stand- und Sitzfestigkeit. Das Recht habe sie sich genommen, erklärte sie. Und bevorzugt werde sie aus Gründen. Aus welchen Gründen? Fragten die Frauen im Chor. Sie denke nicht daran, sie ihnen auf die Nase zu binden. Bernd spürte die geballte Wut und bekam nun doch etwas Angst um Tante Carla. Die war unnötig. Nach einer Weile gewöhnten sich die Frauen nicht nur an diese merkwürdige Bevorzugung, ihre Stimmung schlug um. Sie wandten sich immer häufiger an Tante Carla, um bei ihr Rat und Hilfe zu suchen. Im Übrigen überließ sie den Stuhl bald auch anderen. Außer dem Bahnbeamten schien sie als Einzige Bescheid zu wissen. So erzählte sie allen Ernstes, dass in ganz Österreich der Bahnverkehr wieder in Ordnung sei, la an der Thaya von den Zügen jedoch ausgespart werde. Es liege wohl zu nah an der Grenze. Bernd langweilte sich. Die übrigen Kinder fand er träge und blöd. Eine Jungenbande nahm ihn einfach nicht zur Kenntnis. Eckhart, ihr Anführer, trug Reste einer Hitlerjugendkluft. Er befahl und die anderen Jungen fügten sich. Ohne Zweifel war er größer, dicker, vermutlich auch stärker als die anderen. Alles, was er sagte, unterstrich er mit heftigen Armbewegungen. Manchmal sah es aus, als rudere er durch die heiße Luft. Tante Carla hatte die bunte Gesellschaft rund um den Bahnhof mit einer Ahnung, wie sie sagte, eben noch warnen können. Es könnten, ahne ich, gleich die Russen da sein. So geschah es. Zwei Lastwagen fuhren vor, die Soldaten sprangen herab, fingen an, die Flüchtlinge zusammenzutreiben, die einzelnen Leute ziemlich derb abzutasten und abzuklopfen, im Gepäck zu wühlen. Dabei ließen sie da und dort etwas mitgehen, vor allem Parfümfläschchen. Bernd beobachtete, wie Eckert sich von seiner Truppe entfernte und ängstlich in eine Nische am Haus drückte, von dort aus den Soldaten verstohlen Zeichen gab, die oder den noch dran zu nehmen und zu filzen. Aber die nahmen seine verräterischen Hinweise nicht zur Kenntnis. So schrumpfte Eckert, unwichtig geworden, in seiner Ecke zusammen. Erst allmählich legte sich die Unruhe, nachdem die Rotarmisten auf den Lastwagen davongefahren waren. Manche jammerten, klagten, dass ihnen die Mundharmonika, eine Uhr aus dem sicheren Versteck oder ein Fläschchen Kölnisch Wasser geklaut worden seien. Ein Mann beklagte sogar den Verlust seines Ausweises. Ein Russe hat ihn einfach beschlagnahmt. Woran Tante Carla zweifelte. Wahrscheinlich hat er ihn irgendwo liegen lassen, damit keiner herausbekommt, wer er wirklich ist. Ging es nach Tante Carla, hatten die meisten Männer, denen sie auf der Flucht begegneten, Dreck am Stecken. Sie zog ihr Stühlchen weiter in den Schatten und um Bernd in Bewegung zu halten, schickte sie ihn voraus zu Frau Trübners Volksküche, wie sie sagte. Pass auf, dass die anderen uns nicht alles wegfressen. Auf der Straße begegnete er Leuten, die er noch nicht kannte. Es mussten neue Flüchtlinge in die Stadt gekommen sein. Ein russischer Jeep trieb ihn zur Seite und dann tauchte im Gegenlicht wie eine Fata Morgana ein nobles, offenes Auto auf. Ein schwarzes Cabriolet, das von einem Fahrer gesteuert wurde, den er kannte, dessen Anblick sein Herz schneller schlagen ließ. Braun gebrannt, das Gesicht starr wie eine Maske, es war der Mann aus der Wand, den die Russen gesucht hatten. Jetzt rollte er zwischen den zerstörten Häusern wie ein Fürst in seiner Karosse. Bernd blieb nicht als einziger stehen und starrte ihm nach. Der Mann schaute stur geradeaus, achtete nicht auf die Neugierigen, und das Auto verschwand in einer Querstraße. Die Frauen in der Kellerküche empfingen ihn mit einer Neuigkeit. In dem Haus Zneimer Straße 12 stehe ein Zimmer leer. Dort könnten er und Tante Carla für die kommende Zeit wohnen, bis endlich der erste Zug sie mitnehme. Seine Koffer könne er schon einmal hintragen. Den Schlüssel bekomme er von einer Frau Pluhar. Die Gedanken an den Mann und das Auto verfolgten ihn. Als er wieder in die Küche zurückkehrte, Tante Carla von dem neuen Zimmer berichtete, fragte er nebenbei Frau Trübner: »Da fährt ein Mann in einem tollen Auto in der Stadt herum. Ist das der Bürgermeister oder ein Schwarzhändler?« Tante Carla reagierte als Erste. »Meinst du den Kerl, nach dem gestern die Russen suchten?« Der Keller füllte sich wieder. Frau Trübner rührte mit einem überlangen Holzlöffel im Suppentrog. »Du meinst den fabelhaften Herrn Meier? Er treibt sich seit 3 Wochen hier in der Gegend herum, macht irgendwelche Geschäfte mit Russen und Tschechen und heißt wahrscheinlich ganz anders. Ich nehme an, er ist Offizier bei der SS gewesen oder bei der Wehrmacht.« Frau Trübner klatschte mit dem Löffel in die Suppe und sah Bernd in die Augen. »Also, den würde ich an deiner Stelle meiden, wie der Teufel das Weihwasser oder wie die Butter die Sonne. Er wohnt, wenn ich den Leuten glauben darf, in einem schönen Häuschen in der Russensiedlung, obwohl ihn die Russen manchmal scheuchen. Wahrscheinlich kommt es aufs Wetter an. Und diese aufgedonnerte Gans, die manchmal am Bahnhof auftaucht, das schöne Fräulein Janowitz, gehört mal mehr, mal weniger zu ihm.« Der fabelhafte Herr Meier begleitete Bernd in den Schlaf. Erst genoss er noch halb wach das frische Bettzeug. Er hörte, wie Tante Carla dankbar ihr Kopfkissen tätschelte. Dann beugte sie sich halb über ihn und küsste ihn auf die Stirn. »Morgen muss ich eine menschenwürdige Waschgelegenheit finden«, sagte sie. »Du duftest nicht gerade anheimelnd.« Der Mann trat wieder aus der Wand. Der sagenhafte Herr Meier. Bernd wollte ihm erklären, dass er die Häuser verwechselt habe, denn jetzt bewohnten sie ein ordentliches Zimmer. Meier krempelte die Ärmel seiner Jacke hoch und Bernd sah, wie ein Tierchen den Arm hinaufkrabbelte. »Schau hin«, forderte ihn Meier auf, »schau genau hin. Du kannst dir was wünschen.« Der Käfer, der da zwischen den schwarzen Härchen den Arm hochkroch, war nichts anderes als ein winziges schwarzes Cabriolet. Gold kann man nicht essen. Die heißen Tage wurden von wüsten Gewittern unterbrochen. Es schüttet aus Kübeln. Und die Himmelsflut schwemmte die Flüchtlinge in den kleinen Wartesaal, in dem sie nur zur Not und nach heftigem Streit Platz fanden. Diese lautstarken Auseinandersetzungen führte Tante Carla auf die elektrische Luft zurück. Sie thronte direkt unter dem Fahrkartenschalter auf ihrem Klappstuhl. Auf diese Weise blieb sie in Kontakt mit dem Bahnhofsvorsteher Huber, der sich hinter dem Schalter verschanzt hielt. Jetzt erst fiel Bernd auf, dass sich Herr Huber merkwürdig verjüngt und verändert hatte. Der Bart war weg, an der Oberlippe und am Kinn. Tante Carla war Bernds erstaunter Blick nicht entgangen, sie nickte. Ihren Kommentar zur Verwandlung von Herrn Huber gab sie jedoch erst, als der für einen Moment seinen Platz am Schalter verlassen hatte. »Ja, der Bart ist ab.« »Warum hat er das gemacht?« »Na, er möchte mit der Mode gehen und uns Damen gefallen.« Herr Huber hing schon wieder am Schalter. Herrschaften, es hat aufgehört zu regnen, da ich bekannt geben kann, dass für heute kein Zug zu erwarten ist, möchte ich Sie bitten, das Bahnhofsgebäude zu verlassen und die Unterkünfte im Ort aufzusuchen. Tante Carla sah dem Letzten nach, der den Wartesaal verließ, erhob sich mit einem Seufzer, klappte den Stuhl zusammen und rügte Bernd wegen seiner Ungeduld. »Zappel nicht herum, Primel, es geht um Geschäftliches. Ich frage mich sowieso, ob es vernünftig ist, dich ins Vertrauen zu ziehen.« Das Geschäftliche entpuppte sich als Frau Huber. Auf einmal hatte Herr Huber eine Frau. Eine wunderschöne Frau im Dirndl, die nach Parfüm duftete und deren schwarzes Haar sich hochgekämmt auf dem Kopf türmte. Ihre Lippen waren dick geschminkt, ihre Nägel lackiert. Sie gehörte eigentlich nicht in diese schmutzige Welt. Bernd konnte sich nicht satt sehen an ihr. Herr Huber war ihnen auf der steilen Stiege in den ersten Stock vorausgegangen. Er glühte vor Stolz, als er sie vorstellte. »Meine Frau«. Und er krümmte sich ein wenig verlegen, als er sich der zweiten Dame zuwendete, die auf dem Sofa sitzen geblieben war und sich erst jetzt zögernd erhob. Bernd, der sich eng an Tante Carla hielt, sich keinen Schritt von ihr entfernte, gab erst der einen, dann der anderen die Hand. Die andere sei Fräulein Janowitz. Sie erschien ihm noch eindrucksvoller und schöner als Frau Huber, allerdings nicht so entrückt. Es war ihm klar, dass sie Tante Carla eher missfallen würde. Wer Fräulein Janowitz anschaute, begriff, was eine Wespentaille ist. Sie trug ein enges, schwarzes Kleid. Zwischen Brust und Hüfte schnürte ein roter Lackgürtel den Leib so eng, dass man fürchten musste, er könnte in zwei Teile auseinanderbrechen. Herr Huber bat Tante Carla, sich zu setzen. Die beiden feinen Damen nahmen wieder auf dem Sofa Platz. Herr Huber setzte sich ebenfalls und wies Bernd an, sich zwischen die beiden Frauen auf der Couch zu platzieren. Frau Huber kicherte, erhob sich, holte aus der Anrichte kleine Schnapsgläser, Stamperln, wie sie sagte, und eine Flasche. Er bekam keinen Stamperl. Frau Huber goss Schnaps ein und rief »Prosit!« Alle tranken das Gläschen in einem Zug leer. »Wenn die Tante Carla unter den Tisch trinken wollen«, dachte Bernd, »müssen sie noch 100-mal Prosit sagen.« Aber das war anscheinend nicht die Absicht von Frau Huber. Sie beugte sich nach vorn und wurde geschäftlich. »Also, wie denken Sie sich den Tausch?« »Tausch?« Eine leise Angst befiel Bernd. Er hoffte, dass die Sache nichts mit ihm zu tun hatte. Tante Carla kramte in ihre unergründlichen Handtasche. Alle sahen gespannt zu. Tante Carla seufzte. So seufzte sie nur, wenn sie auf Mitleid hoffte. Endlich hatte sie gefunden, wonach sie kramte. Es war eine goldene Halskette, an der drei dicke, durchsichtige, gelbe Steine hingen, Bernsteine. »No«, sagte sie, nickte der Kette zu, »das wäre mein Angebot.« Bernd wusste, dass Tante Carla seit dem Einmarsch der Russen ihren Schmuck am Leib trug, in einem Leinenschlauch unter Rock oder Hose. Wahrscheinlich gehörte die Kette zu diesem Schatz. Warum wollte sie gerade dieses Schmuckstück loswerden und gerade jetzt? »Was geben Sie mir dafür? Als Ganzes kann ich Sie unserer Küchenfee für die tägliche Versorgung nicht anbieten. Das wäre bei weitem überzahlt. Also brauche ich 3 oder 4 im Wert entsprechende Schmuckstücke und eines davon bekäme die Trübner.« Es brach aus Bernd heraus, ohne dass er es wollte. »Das darfst du nicht!« Alle sahen ihn verblüfft an. »Na, hör«, sagte Herr Huber. »Dieses vorlaute Bürschel«, stellte Fräulein Janowitz fest. »Aber die Kette hat Mama gehört.« »Ich weiß, Bub«, Ich könnte genauso gut Schmuck von mir nehmen, nur lässt der sich nicht so gut tauschen, dritteln. Das sagst du so. Die Erwachsenen nahmen ihn einfach nicht mehr zur Kenntnis, prüften wieder die schöne Kette und Frau Huber rückte mit dem Wechselschmuck heraus, einer Armbanduhr, einem dicken silbernen Armreif und zwei blitzenden Ohrgehängen. Einverstanden, ich bin kein Juwelier. Tante Carla nahm jedes Stück in die Hand und schien es zu wiegen. Es wäre übel, wenn wir uns beschummelten. Nonno, ließ sich Herr Huber hören. Fräulein Janowitz legte sich Mutters Kette um. Bernd war nahe daran, aufzuspringen und sie ihr vom Hals zu reißen. Sie legte den Arm schützend vor die Brust, nickte Tante Carla zu und sagte: Es kann sich nur noch um Wochen handeln, bis bei uns in Österreich die Reichsmark verschwindet und vom guten alten Schilling abgelöst wird. Tante Carla wickelte den Schmuck in ein Tuch, schob das Bündel unter die Bluse und erhob sich mit einem Ruck. Noch auf der Stiege musste sie ihre Wut loswerden. Die Österreicher, diese Mustermenschen. Es ist noch keine 6 Jahre her, dass sie den Hitler als ihren geliebten Führer in Wien bejubelt haben. Und jetzt führen sie sich plötzlich als Sieger auf und erinnern sich an nichts mehr und schauen auf uns Flüchtlinge herunter wie auf ein räudiges Gesindel. Bernd kümmerten die Österreicher allerdings wenig. Er wollte unbedingt wissen, ob Tante Carla tatsächlich für das tägliche Mahl aus dem Küchenkeller zahlen musste. Glaubst du, die tüchtige Frau Trübner bekommt Brot und Mehl und Erbsen und Karotten umsonst? Sie schob ihn über die Schwelle ins Freie. Gold kannst du nicht essen, Primel. Also, was soll's? Die Draisine. Frau Pluha hatte sie mit dem Nötigsten versorgt, wie sie sagte. Sie konnten sich sogar in ihrem Zimmer waschen und die Zähne putzen. Auf eine Kommode hatte sie einen Wasserkrug und eine große Waschschüssel gestellt, was Tante Carla allerdings den halben Nachmittag kostete, denn Frau Pluha hörte nicht auf zu schwatzen. Diese Frau ist keine Plaudertasche, sie ist ein Plaudersack, stellte sie danach erschöpft fest. Tante Carla schickte ihn allein zum Bahnhof. Es genüge, wenn einer von ihnen aufpasse. Und Zeit zum Packen bleibe bestimmt genug. Wenn nicht, dann setz dich in den Zug und fahr los. Aber du musst mit. Wir finden uns schon wieder. Tante Carla konnte sonderbar herzlos sein. Er schlenderte, blieb stehen, ließ den Kopf hängen. Er fühlte sich sehr allein. Seit Mutters Tod und erst recht, seit er mit Tante Carla auf der Flucht war und sie nicht wussten, ob sie überhaupt einmal irgendwo ankommen würden, bekam er solche Anfälle von Einsamkeit. Es schien ihm, als spazierte er Mutterseelen allein durch diese kleine Stadt. Als würde er immer winziger, von der Sonne geschmolzen zu einem Punkt. Der Punkt Bernd, das Pünktchen Primel. Keinem Menschen würde es auffallen. In Gedanken pfiff er vor sich hin und einen streunenden Hund hinter sich her. »Schleich dich«, drohte er. Aber das Hündchen hatte diese Worte offenbar schon zu oft gehört, hielt Abstand und folgte ihm. Es dauerte nicht lange und die Karawane wurde noch länger. Aus einem der Häuser kamen zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, und riefen einer Frau zu, die aus dem Fenster schaute: »Wir gehen zum Baden an den Fluss.« Eine bessere Aussicht gab es nicht. Er lief hinter den beiden her. Sie bemerkten ihn erst, als sie den Fluss erreicht hatten. »Schleich dich«, rief der Junge und drohte mit der Faust. Das Mädchen widersprach ihm. »Lass ihn doch, Poldi«, sagte sie und zog den Arm des Jungen herunter. »Bist du von den Flüchtlingen?«, fragte sie. Bernd nickte und näherte sich den beiden vorsichtig, Schritt für Schritt. Das Hündchen ebenso. »Gehört er dir?«, fragte das Mädchen. Er schüttelte den Kopf. »Den wirst du nicht mehr los«, sagte sie. Der Fluss führte wenig Wasser. Ungeduldig sprang das Hündchen hinein und ließ sich ein Stück treiben. »Wie lang bist du schon hier?« »Beinahe eine Woche.« »Ich bin die Leni«, Sie zog ihr Kleid über den Kopf, hatte nichts an als ein Unterhöschen und zeigte auf den Jungen. »Das ist der Poldi, mein Bruder. Und wie heißt du?« »Bernd. Bernd Neureuther. Aber jetzt Orlowski.« Poldi hatte sich ebenfalls bis auf die Turnhose ausgezogen, trat einen Schritt auf Bernd zu. »Also, wie heißt du wirklich?« Wenn er das nur genau wüsste. Bernd hatte nie mit Tante Carla darüber gesprochen. Für sie war er erst einmal Primel, im Ernstfall Bernd. Und als tschechische Zöllner ihn nach seinem Namen gefragt hatten, hatte sie an seiner Stelle geantwortet. Orlowski. Wahrscheinlich hatte sie vor, ihn nach sich zu nennen, weil sie ja nicht nur seine Tante, sondern auch seine Ersatzmutter war. Poldi ließ nicht locker, wartete auf Bernds Auskunft. »Ich heiße jetzt Orlowski, nach meiner Tante. Sie hat mich aufgenommen, weil meine Eltern nicht mehr leben.« »Oh je«, seufzte Leni, kehrte den beiden Jungen den Rücken zu und ging auf Zehenspitzen ins Wasser. »Komm«, forderte Poldi ihn auf. Bernd zog sich bis auf die Unterhose aus. Der Fluss roch nach toten Fischen, nach Gras. Für einen Augenblick sah sich Bernd im Schwimmbad daheim, zusammen mit Mutter. Er tauchte unter, hielt den Atem an, bis er nicht mehr konnte, drückte sich vom schlammigen Boden ab, kam hoch, holte tief Luft und fühlte sich ganz frisch. Leni deutete den Fluss hinauf. »Weiter oben«, sagte sie, »baden immer die Russen. Manchmal fischen sie mit Handgranaten, dann treiben die toten Fische herunter.« Sie klatschte mit beiden Händen aufs Wasser. »Fangt mich doch! Wer zuerst bei mir ankommt, ist Sieger!« »Und was kriegt der?« fragte Poldi. »Nix!« Sie schüttelte sich das Wasser aus dem Haar. »Nix!« wiederholte sie und schwamm mit der Strömung schnell ein weißer Fisch. Beide Jungen starteten gleichzeitig. Bernd stellte erleichtert fest, dass Poldi nicht kraulen konnte wie er. Ohne Mühe überholte er seinen Rivalen. Der nahm sich immerhin die Zeit, ihm hinterher zu schimpfen. »Das ist Pschieß!« »Was?« Der Poldi gurgelte bloß noch. Wenn das Wasser vor Bernd aufschäumte, blitzte und blinkte es, als weiche die Sonne in ihm auf. Vielleicht, dachte er, wird alles besser. Leni hatte aufgehört zu schwimmen, stand auf dem Grund, das Wasser reichte ihr bis zum Hals. Er ließ sich auf sie zutreiben, berührte mit dem Kopf ihre Brust. »Sieger«, rief er. Für einen Augenblick nahm sie ihn in die Arme, drückte ihn an sich. Dann stieß sie ihn weg. »Jetzt legen wir uns in die Sonne, bis die Hosen trocken sind«, entschied sie. Kaum hatten sie einen Platz gefunden, die Köpfe im Schatten einer Weide, sich ein bisschen geräkelt und Poldi den nassen Gummizug seiner Hose auf den Bauch pitschen lassen, räusperte sich hinter ihnen jemand. Er räusperte sich so, dass alle drei wie auf Befehl den Kopf in den Nacken legten und den Mann von unten sahen wie einen schwarzen Turm. Bernd kannte ihn inzwischen, den fabelhaften Herrn Meier, wie ihn die Frauen aus der Küche nannten. Poldi schien ihn anders zu kennen. Ohne erschreckt oder verwundert zu sein, stellte er fest, »Der Doktor«, und Leni ergänzte, »Der Doktor Meier«. »Aufstehen! Liegt hier nicht so faul herum!« Bernd setzte sich auf. Seine beiden neuen Freunde blieben steif wie Bretter liegen. »Sie haben uns nichts zu befehlen!« »Wer hat dir das weiß gemacht?« Bernd fand ihn verrückt und fremd an diesem Ort, zu dieser Jahreszeit. In seinem schwarzen Anzug, die schwarzen Lackschuhe blank geputzt, das schwarze Haar glatt nach hinten gekämmt. Nur seine Augen waren nicht schwarz, sie waren grau, wie ein wolkenverhangener Himmel. Poldi lag noch immer, verschränkte die Arme hinter den Kopf, während Leni sich ebenfalls aufsetzte und so nah an Bernd rückte, dass ihre Arme sich berührten. »Sie hat Angst vor dem Meier«, dachte er. Er drückte seinen Arm gegen ihren. »Sie dürfen gar nicht mehr befehlen. Damit ist es aus, sonst melde ich Sie.« »Wenn dir nichts Besseres einfällt, dann melde mich eben. Doch überleg dir, bei wem. Habt ihr Lust auf ein Abenteuer?« Meier gab nicht auf. Bernd warf Poldi einen fragenden Blick zu. Der schien Lust zu haben. Er drehte sich blitzschnell auf den Rücken, setzte sich auf und blinzelte gegen die Sonne. »Ich hab nicht allzu viel Zeit, also kommt mit.« Sie liefen im Gänsemarsch hinter dem fabelhaften Herrn Meier her, alle drei in Unterhosen, die Kleider über dem Arm. Herr Meier fasste Bernd am Arm, zog ihn neben sich. »Fräulein Janowitz hat mir erzählt von dem Besuch deiner Tante beim Huber und dass sie Schmuck getauscht haben. Es wäre gescheiter, sie würde sich gleich an mich wenden. Sag ihr das.« Wortlos stapften sie auf einem schmalen Schlängelpfad zwischen Büschen und Krüppelbäumen hinter Herrn Meier her. »Hier«, sagte der fabelhafte Herr Meier, »da sind wir.« Sie waren an einer Lichtung angelangt. Aus dem Nichts kamen Schienen, ein Bahngleis, und auf dem stand ein Wagen, ein Gerät, wie es Bernd noch nie gesehen hatte. Herr Meier wies einladend mit beiden Armen auf das merkwürdige Ding. »Na, was meint ihr, was das ist?« Langsam näherten sie sich. »Das ist das Gestell von einer Lokomotive«, meinte Leni nachdenklich, worauf Herr Meier in die Hände klatschte. »Das Ding wird Draisine genannt, erfunden von einem Herrn Dreis. Schaut es euch nur an. Es ist ein Holländer auf Schienen.« Leni traute sich als Erste. Sie kletterte auf die Plattform, setzte sich auf eine der beiden hölzernen Bänke, verschränkte die Arme vor der Brust und schrie, »Kommt doch!« Die Buben ließen sich nicht zweimal bitten. Und das Hündchen folgte ihnen. Sie saßen nebeneinander, schauten auf das Gleis, das am Ende der Lichtung im Wald verschwand. Der fabelhafte Herr Meier erklomm nun ebenfalls die Draisine, quetschte sich zwischen Bernd und Poldi auf die Bank und führte ihnen vor, was der Schienenwagen konnte. Er löste mit einem kurzen Hebel die Bremse, umfasste mit beiden Händen den Griff an der langen Stange, drückte sie von sich weg und zog sie wieder an sich. Der Wagen begann sich zu bewegen. Bernd hatte es einfach die Sprache verschlagen. Er befand sich nicht mehr in La an der Thaya, diesem Kaff, wo fast alle Menschen auf einen Zug warten. Er fuhr mit einem Zug, den es gar nicht geben konnte. Er fuhr aus La an der Thaya direkt in einen Traum. »Darf ich auch mal?«, fragte er Herrn Meier. Der überließ ihm wortlos die Treibstange, die sich fast von allein bewegte. Bernd gab noch mehr Druck. Der Wagen wurde immer schneller. Bernd brauchte kaum mehr Kraft, um die Stange hin und her zu drücken. Er hielt das Gesicht in den Wind, fühlte sich wunderbar frei. Leni legte den Arm um ihn. »Das ist groß!« »Schluss!« Herr Meier stand auf, machte einen langen Schritt um die Stange herum, nahm Platz auf der Bank gegenüber. Behutsam schob er Bernds Hände von dem Griff und zog dann die Bremse. »Wir fahren zurück.« Leni staunte. »Der kann auch rückwärts fahren?« »Wie du willst«, sagte Herr Meier. »Vorwärts ist auch rückwärts und rückwärts ist auch vorwärts. Doch wenn ich den Wagen vorantreibe, sitze ich immer auf der Bank, auf der ich nach vorne schaue.« Gemächlich rollten sie zurück. »Schade«, sagte Bernd. Herr Meier versprach ihnen, mit dem Huber, dem Bahnhofsgeneral, zu sprechen. »Wenn für den Tag kein Zugverkehr gemeldet ist, könnt ihr vielleicht auch mal eine längere Strecke fahren.« Der fabelhafte Herr Meier verabschiedete sich. »Servus«, sagte er, und beugte sich zu Bernd. »Vergiss nicht, deiner Mutter mitzuteilen, was ich dir aufgetragen habe.« Sie liefen langsam hinter ihm her. Das Hündchen wieder am Schluss. Poldi zog hörbar Luft durch die Nase. »Der ist ein Schwindler, ein Schieber. Die Amerikaner suchen ihn«, hat die Mutter gesagt. »Wahrscheinlich ist er ein großer Nazi gewesen. Den Russen, sagt die Mutter, ist es egal, weil er mit ihnen Geschäfte macht.« »Aber er hat uns das tolle Ding gezeigt«, sagt Leni. »Die Draisine.« »Ja, die Draisine.« Bernd war in Gedanken weit weg. Er fuhr auf einem schnurgeraden Gleis in ein Land, wo er Vater und Mutter wiederfand. Dort hat es nie Krieg gegeben. »Sehen wir uns wieder?«, fragte er Leni und Poldi. »Wenn du magst«, sagte Leni. »Morgen am Bahnhof«, schlug Bernd vor. Sie liefen auseinander. Bernd wünschte sich, dass der Tag noch einmal anfange, mit dem Bad in der Thaya.